Wie jedoch 2020 veröffentlichte wissenschaftliche Forschungsarbeiten zeigten, waren drei Personen, die man auf die erste Phase des Krankenhauses im 16. Jahrhundert datieren konnte, ganz anderer Herkunft. Mit Analysen der erhalten gebliebenen DNA, einer Strontium-Isotopen-Analyse des Zahnschmelzes, an der man erkennt, unter welchen geologischen Verhältnissen jemand während der Zahnbildung gelebt hat, und Untersuchungen an absichtlichen, kulturell bedingten Veränderungen der Zähne, konnte man zeigen, dass es sich in allen Fällen um Männer handelte, die bei ihrem Tod 25 bis 35 Jahre alt gewesen waren und aus dem mehr als 10.000 Kilometer entfernten mittleren oder südlichen Afrika stammten. An einer anderen Begräbnisstätte in der Nähe der im 17. Jahrhundert errichteten niederländischen Hauptstadt Philipsburg auf der Karibikinsel St. Martin entdeckten Archäologen verschiedene Individuen, die genetisch mit Menschen aus dem tropischen Kamerun, Nigeria und Ghana verwandt waren. Und auf der von den Briten gegründeten Newton Plantation auf Barbados, die auf die Zeit zwischen dem 17. und dem frühen 19. Jahrhundert datiert wurde, zeigte die Zusammensetzung der Strontium-Isotope bei bestatteten Menschen, dass diese ihre Kindheit in Westafrika verbracht hatten. Wie und warum reisten diese Menschen von einem tropischen Kontinent zum anderen? Die Antwort liegt in einer der größten und unmenschlichsten Zwangsumsiedlungen in der Menschheitsgeschichte. Von den ersten Afrikanern, die dank des iberischen Kolonialismus im 16. Jahrhundert in die Neotropis kamen, bis zu jenen, die zwei Jahrhunderte später gezwungen wurden, für die wachsenden Wirtschaftsmächte Spanien, Portugal, Niederlande, Frankreich und Großbritannien zu arbeiten, können alle diese Menschen den transatlantischen Sklavenhandel aus erster Hand bezeugen. Wie wir in Kapitel 10 erfahren haben, waren die Europäer anfangs bestrebt, indigene Bevölkerungsgruppen wie die Guanchen auf den Kanarischen Inseln, die Taino in der Karibik und die Tupi im Nordosten Brasiliens zur Arbeit auf ihren neu eroberten Gebieten in der Neotropis zu zwingen, aber wegen der verheerenden Folgen von Krankheiten konnten sie ihren Bedarf an Arbeitskräften nicht decken. Dieser erwuchs insbesondere aus den Bestrebungen, wertvolle Bodenschätze zu gewinnen, die tropischen Landschaften in Plantagen mit Zuckerrohr und anderen Monokulturen zu verwandeln und damit die wachsende Nachfrage in Europa zu befriedigen. Insbesondere der Zuckerrohranbau erforderte nicht nur die großflächige Abholzung von Bäumen zur Schaffung von Ackerflächen und zur Gewinnung von Brennstoff für die Verarbeitung, sondern man brauchte auch viele Arbeitskräfte, die eine effiziente Ernte und die Verarbeitung zu Melasse gewährleisten konnten. Auf den Atlantikinseln São Tomé und Príncipe vor der Westküste Afrikas stellten die Europäer fest, dass versklavte Afrikaner, die man aus den tropischen Teilen des Kontinents verschleppt hatte, dank früher Kontakte mit Malaria- und Gelbfiebererregern widerstandsfähiger gegen diese Krankheiten waren, die sich nun auch auf dem amerikanischen Kontinent breitmachten und europäische Wanderarbeiter wie auch indigene Bevölkerungsgruppen gleichermaßen dahinrafften.